Willkommen in meiner Welt. Ich bin die Kellerkatze und kenne jede Ecke der Dürnleiser Kellergasse wie meine samtigen Pfoten. Hier unten zwischen Traubensaft und kühlen Mauern wird Geschichte geschrieben. Begleite mich auf der Tour und ich zeige dir die Geheimnisse dieses besonderen Ortes.